Ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Freiburg, die ja sozusagen gestern war ich auch in Stuttgart und möchte einerseits über die Katastrophe und Tragödie erzählen, die sich da in Syrien nun seit 2,5 Jahren vor unser aller Augen entfaltet, aber das ein bisschen einbetten in die ganzen Umwälzungen, die in der Region stattgefunden haben im Rahmen des sogenannten arabischen Frühlings, damit man nicht nur die Katastrophe von Syrien vor Augen hat, sondern auch sieht, was hätte passieren können, was vielleicht noch passieren kann und in welchem Ausmaß sich die gesamte Region zwischen Marokko und Teheran momentan in einem Umwälzungsprozess befindet, für den es zumindest keine Rückkehr in den Status quo ante des Dezember 2010 geben kann und geben wird. Es wurde ja schon kurz gesagt, ich beschäftige mich seit nunmehr ja, fast 25 Jahren unglücklicherweise mit der Region Nahe Osten. In meinem nächsten Leben suche ich mir auch eine andere, etwas unproblematischere auf der Welt und arbeite seit nun auch fast 22 Jahren in den unterschiedlichsten Hilfsprojekten mit dem Schwerpunkt Irak, wo ich jetzt gerade auch herkomme, daher der große Koffer, und versuche auch ein bisschen mit einzubeziehen, wie sich alleine in den letzten 20 Jahren die Situation in einem Gebiet verändert hat, wo der sogenannte arabische Frühling eigentlich vorweggenommen worden ist, das heutzutage gerne vergessen wird, nämlich im Irak und Irakisch-Kurdistan, wo 1991 zumindest im Norden des Irak man sich seines Diktators entledigt hat und da immer so eine Art von Studienobjekt hat, wie Veränderungen vonstatten gehen, was passieren kann und vor allen Dingen, wie lange es dauert, bis Dinge sich verändern, weil man von den hiesigen Nahostexperten ja immer ein bisschen die Tendenz hat, dass nach einem Jahr sie genau wissen, was in Ägypten passiert ist oder was in Tunesien passiert ist oder in Syrien passiert ist und warum alles schiefgegangen ist. Beginnen wir trotzdem mit Syrien. Und Syrien ist als allererstes eine Tragödie für die Menschen dort, die inzwischen sozusagen international zertifiziert den Platz 1 einer ganz unseligen Hitliste erreicht hat. Vor 5 Tagen hat das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR bekannt gegeben, dass Syrien jetzt Afghanistan abgelöst hat als das Land, aus dem die meisten Menschen geflohen sind. Wenn man zusammenrechnet, was inzwischen Flüchtlinge, also Menschen, die eine internationale Grenze überschritten haben und damit in den Status eines Flüchtlings kommen und internal displaced persons, also Menschen, die innerhalb des Landes in eine andere Region oder einen anderen Ort geflohen sind, zusammen addiert, kommt man auf 6,5 Millionen Menschen geschätzt, die inzwischen Flüchtlinge oder Vertriebene oder internal displaced persons sind, bei einer Bevölkerung von 27 Millionen. Was das alleine regional für Auswirkungen hat, und interessanterweise wird, anders als etwa über die Kosovo-Flüchtlinge oder auch die Irak-Flüchtlinge, sehr wenig berichtet über die Flüchtlinge aus Syrien. Warum, werde ich gleich noch kurz erwähnen. Inzwischen ist jeder 5. Mensch, der in Jordanien lebt, syrischer Flüchtling. Man sollte sich das mal ungefähr zahlenmäßig auf die Bundesrepublik hochrechnen. Jeder 4. im Libanon, in der Türkei, die nun ein paar mehr Einwohner hat als Jordanien und der Libanon, leben geschätzt auch zwischen 600.000 und 1 Million Flüchtlinge. Und wer dieser Tage nur mal Urlaub in Istanbul macht, wird an jeder Fähranlegestelle auf dem Taksimplatz vor der Blauen Moschee Dutzende völlig verarmter syrischer Bettler sehen, die dort versuchen, ein paar türkische Lira zu bekommen. Deutschland hat großzügigerweise irgendwann mal erklärt, es wolle 5000 syrische Flüchtlinge aufnehmen und die Kontingentbedingungen so scharf gemacht, dass, soweit ich weiß, das sind Zahlen von Anfang Januar, noch nicht einmal die Hälfte des Kontingents ausgeschöpft worden ist. Und warum die syrischen Flüchtlinge so kaum eine Rolle spielen und warum, ich bin kein großer Freund der UN, aber die Daten und Zahlen sind ja in der Regel relevant zu bemerken, warum bis heute die UNHCR und UNICEF, die sich um die offiziellen Flüchtlingslager kümmern, ein Drittel der Gelder bekommen haben, die sie angefragt haben, um die unmittelbarsten Bedürfnisse der Menschen befriedigen zu können, könnte ja daran liegen, wie die sozusagen der Aufstand in Syrien begonnen hat und wer einerseits der Hauptträger dieses Aufstandes in Syrien gewesen ist und ist und auch der Hauptleidtragende. Anders als etwa in Tunesien oder vor allen Dingen in Ägypten waren es nicht die vor allen Dingen urbanen Schichten, die in Syrien als erstes protestiert haben, sondern die ersten sozusagen Demonstrationen 2011 haben in Deraa begonnen. In Deraa ist eine Grenzstadt im Süden Syriens an der jordanischen Grenze. Eine Grenzstadt, die in den letzten Jahren sich gefüllt hat mit Kleinbauern oder Leuten aus den Dörfern, vor allen Dingen aus Süd- und Zentralsyrien, die aufgrund der katastrophalen Landwirtschaftspolitik des Assad-Regimes und aufgrund von einer anhaltenden von 5 oder 6 Jahren, in denen es sehr, sehr wenig im Nahen Osten geregnet hat, in die Städte sozusagen migriert sind und dort versucht haben, in irgendeiner Weise sich überleben zu halten. Wer am Anfang ausgebrochen ist in 2011 in Syrien, sozusagen die Welle des Protestes einerseits, weil durch die ganze Region dieser sogenannte arabische Frühling ein Beben ausgelöst hat und ein paar Schulkinder Parolen gegen das Regime an eine Wand gesprüht haben und daraufhin vom syrischen Geheimdienst verhaftet und gefoltert wurden. Ein Kind ist damals umgekommen, ein anderes hat später, als es dann aus Syrien geflüchtet ist, berichtet, wie etwa der syrische Geheimdienst ihm die Fingernägel gezogen hat, was so eine ganz übliche Foltermethode in all diesen Regimen ist. Und Syrien galt auch in den letzten 20 Jahren nach dem Irak immer als eines der übelsten Folterregimes im Nahen Osten. Leute haben dann über die Behandlung dieser Kinder eine erste Demonstration gemacht, wo sie noch nicht mal den Sturz des Regimes gefordert haben, sondern gegen diese Misshandlung der Kinder protestiert und Reformen eingefordert. Auch in dieser Demonstration wurde hineingeschossen. Und von dieser Demonstration aus ging dann eine Welle, vor allen Dingen in andere, eher kleinere Städte, in Zentralsyrien und so weiter, aus in den Monaten im Frühjahr bis in den Sommer 2011 als friedliche Demonstration. Die Leute, die am Anfang sozusagen den Rückgrat dieser Demonstration waren, waren eher ärmere, kamen eher aus ärmeren Schichten. Und wenn man den Konflikt, der er leider inzwischen ist, konfessionalisiert sozusagen beschreiben will, stammten sie mehrheitlich aus der Mehrheit der syrischen Bevölkerung, nämlich der sunnitischen Araber. Was hat das mit den Flüchtlingen zu tun? Nun, als im Irak 2003 Saddam gestürzt worden ist, waren die Hauptgruppen von Flüchtlingen, die vor allen Dingen am Anfang flohen, Leute, die der Baas-Partei Iraks nahestanden und eher den Mittel- und Oberschichten angehörten und Geld hatten. Wer sich ein bisschen mit Flüchtlingspolitik auskennt, weiß, dass eine Passage mit einem Schlepper, die einigermaßen sicher ist, aus dem Nahen Osten in ein Schengenland an die $5000 kostet. Ansonsten sind die Grenzen zu. Arme Syrer, die heute oder in den letzten Jahren über die Grenzen geflohen sind, nach Jordanien, in den Libanon, in die Türkei oder auch in den Irak, haben dieses Geld nicht. Also wusste man sehr lange in Europa, dass es keine große Flüchtlingswelle von Syrern nach Europa geben wird, weil sie einfach diese Summen nicht aufbringen können. Nun ist es aber im Kapitalismus generell so, dass wo eine Nachfrage ist, es auch ein Angebot gibt. Der Weg, wie man mit viel weniger Geld heute nach Europa oder in ein Schengenland kommt, führt inzwischen über Benghazi, wo Schlepper für 700 Dollar die Passage anbieten. Für 700 Dollar in vollkommen überfüllten, halb unseetüchtigen Schiffen, die dann im letzten Jahr anfingen, vor der italienischen Küste abzusaufen. Auch das war abzusehen gewesen. Und interessanterweise wurde zum allerersten Mal das Problem der syrischen Flüchtlinge thematisiert, als vor Malta und Sizilien die ersten dieser Seelenverkäufer abgesoffen sind. Im Winter ist das Mittelmeer nicht so leicht überquerbar. Das heißt, in den letzten 4 Monaten sind nicht so viele Menschen versucht, nach Europa zu kommen. Ich prophezeie, so dass ab ungefähr Mitte März, Ende März dieser Versuch wieder losgeht und man erneut davon hören wird, wie ganze Familien auf dem Weg nach Italien im Mittelmeer absaufen werden. Wenn in Deutschland 5.000 Kontingentflüchtlinge aufnimmt, ist es im EU-Durchschnitt mit Ausnahme von Schweden sogar noch sehr großzügig. England und Frankreich etwa haben bisher keinen einzigen Syrer aus humanitären Gründen aufgenommen. Kurzum, an den Außengrenzen der EU und obwohl Erdogan momentan ja so spinnt, wie er oder sozusagen das Wesen zur Erscheinung kommt, ist die EU trotzdem potenzieller Beitrittskandidat Europas. Also findet das alles sozusagen an einer verlängerten europäischen Außengrenze statt. Und man sollte sich, deshalb fange ich mit den Flüchtlingen an, weil die Unterstützung und Solidarität mit Flüchtlingen selbst über alle Gräben hinweg, die es ja auch in einer deutschen oder europäischen Linken gibt, eine Selbstverständlichkeit sein sollte, sollte man sich fragen, was es eigentlich bedeutet, dass so ein Thema de facto überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht. Aber ähnlich wie das Schicksal der Flüchtlinge, und wir arbeiten unter anderem auch in einigen der Flüchtlingslager im Irak, die noch die besseren sind. Inzwischen gibt es in Nordjordanien ein Flüchtlingslager, wo knapp 400.000 Menschen untergebracht sind. Die Flüchtlinge sind ja nur ein Teil sozusagen der syrischen Tragödie. Alleine heute sind, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich gehe davon aus, wenn man sich abends die Statistiken anguckt, in Syrien zwischen 70 und 120 Leute den militärischen Auseinandersetzungen zum Opfer gefallen. Davon sind erneut im Durchschnitt 70-80% Zivilisten. Und das geht nun seit 2,5 Jahren so. Ein Tag, an dem die syrischen sozusagen Menschenrechtsorganisationen, die die Toten versuchen zu zählen, mal eine Zahl von unter 50 nennen, ist fast ein guter Tag. Gestern oder heute Morgen habe ich in Stuttgart gerade noch gesehen, dass jetzt auch die UN mehr oder weniger deutlich gesagt hat, dass die Giftgaseinsätze, denen im letzten Jahr 1.400 Menschen zum Opfer gefallen sind, vom Regime ausgingen. Auch das war eine Meldung, die stand irgendwo unter ferner Liefen und hat niemanden weiter empört. Kurzum, was jenseits der Einbettung dessen, was in Syrien geschieht, auf internationaler Ebene stattfindet, ist eine unglaubliche Missachtung, ja Ignoranz, ein sich Abwenden einer Katastrophe, die eigentlich alles das beinhaltet, bevor man nun auf die Akteure eingeht oder versucht, die Guten und die Bösen zu finden, was in den 90er Jahren vor allen Dingen oder auch in den Nullerjahren sozusagen die Schlagworte europäischer Außenpolitik gewesen sind. Also Konfliktprävention, Flüchtlingshilfe, humanitär, nie wieder können und sollen Massenvernichtungswaffen gegen Zivilisten eingesetzt werden. Das letzte Jahr war der 25. Jahrestag des Giftgasangriffs auf Halabja der irakischen Armee. Und im 25. Jubiläum, in dem man noch unterschiedlich große Reden geschwungen hat, wurde vor den Augen aller mehrmals Giftgas gegen Zivilisten eingesetzt, ohne dass es irgendwelche Sanktionen oder Folgen hatte. Kurzum, das, was wir früher gerne als europäische Ideologie kritisiert haben, ist angesichts der Syrien-Krise vollkommen sozusagen zerfallen. Und sämtliche Vorstellungen von Verantwortung der sogenannten internationalen Staatengemeinschaft und so weiter und so weiter und so weiter sind zu Hohlphrasen verkommen, ohne dass es bislang auch nur eine Reflexion gibt, was das eigentlich zukünftig bedeutet und was es zukünftig für andere Konflikte bedeutet. Als es vor 10 Jahren um die Frage ging, ob man einen militärischen Sturz von Saddam Hussein unterstützt oder nicht, war ja bekanntermaßen spezifisch in Deutschland die absolute Mehrheit der Bevölkerung dagegen. Und wenn man mit Menschen darüber oder Leuten gesprochen hat, hieß es immer ja. Also wenn die Irakis aus eigener Kraft auf die Straße gehen und gegen ihren Diktator demonstrieren, dann natürlich, dann muss man sie unterstützen. Aber ein Sturz von außen, eine Militärintervention, nein, das auf gar keinen Fall. 140.000 Tote, 180.000 Verschwundene und unzählige Verletzte weiter, erinnert sich selbst niemand mehr daran, mit welchen Argumenten man vor 10 Jahren unter anderem die Beseitigung Saddam Husseins opponiert hat. Und sicher, der ganze Konflikt in Syrien ist inzwischen nicht nur äußerst unschön, sondern der Überblick fällt schwer. Es gibt die Guten nicht wirklich, die man guten Herzens unterstützen könnte. Äußerst unangenehme Akteure sind aufgetaucht und die meisten möchten am allerliebsten sich davon abwenden und sagen, naja, die einen sind so schlimm wie die anderen. Und darum lohnt es, einen kleinen Blick zurückzuwerfen, wie es eigentlich dazu kam, dass heute Syrien nicht nur größtenteils zerstört ist und Städte, die ich selber noch gut kenne, wie Homs oder Aleppo, heute eher an Stalingrad erinnern. Und selbst vermutet wird, dass ca. 75% der gesamten Infrastruktur da niederliegen, von der Wirtschaft nicht zu reden. Plus das Elend, die Flüchtlinge und so weiter, egal wie lange dieser Konflikt noch dauert, ob er morgen aufhört oder in 10 Jahren, kann man sich vorstellen, was allein auf der materiellen Ebene es bedeutet, dieses Land wieder aufzubauen. Und dieses Land wird niemand aufbauen wollen, weil es nicht besonders interessant ist. Und dieses Land wird sich selber nur sehr schlecht aufbauen können, weil es noch nicht mal über das verfügt, was in anderen Ländern dann doch ein bisschen Geld reinspült, nämlich über namhafte Rohstoffreserven, Öl, Gas etc. Ich hatte ja vorhin, bevor ich auf die Situation der Flüchtlinge eingegangen bin, gesagt, dass eigentlich 2011 die Proteste in Syrien sehr, sehr friedlich begonnen haben. Aber anders als etwa in Ägypten oder in Tunesien, die Proteste nicht in den Hauptstädten, nie wirklich die Hauptstädte erreicht haben und es den Leuten nicht aus unterschiedlichen Gründen gelungen ist, einen zentralen Ort sozusagen für sich zu okkupieren, um von da sozusagen die Botschaft nach außen zu tragen, was eben in Tunesien die Avenue Habib Bourguiba und vor allen Dingen in Ägypten der Tahrir Square gewesen ist, der ganz, ganz starke einerseits Mobilisierungsfähigkeiten hatte, leicht zu verteidigen gewesen ist und eben diesen Konflikt auf eine relativ, auf eine sehr, sehr starke sozusagen mediale Polarisierung hat hinauflaufen lassen. In Syrien fanden 2011 sehr, sehr viele Demonstrationen statt, bei denen allerdings, weil Syrien eine ganz wesentlich restriktivere Politik gegenüber Journalisten gefahren hat, sehr wenig internationale Medien da waren und die größtenteils in kleineren Städten, weitgehend auch unbekannten Städten, kurzzeitig stattfanden und von Anfang an mit äußerster Brutalität des Regimes begegnet worden sind. Also die ersten 4-5 Monate des Jahres haben in Syrien sehr viele Menschen aus allen Teilen und aus großen Teilen der Gesellschaft friedlich nur für Reformen am Anfang demonstriert und in fast jede Demonstration ist mit Armee, Polizei hineingeschossen worden, hat es Tote und Verletzte gegeben, die Leute haben wieder demonstriert, es ist wieder hineingeschossen worden und sehr früh hat sich dadurch dieser Konflikt nicht nur sehr stark polarisiert, sondern eben auch eine wesentlich höhere Zahl von Toten und Verletzten gefordert als etwa in Tunesien oder Ägypten. Als klar war, dass das Regime bereit ist, mit äußerster Brutalität und Repressivität gegen die Demonstrationen vorzugehen und spezifisch dann in Homs, das inzwischen ein Trümmerhaufen ist, Teile sozusagen der Innenstadt mehr oder weniger nicht mehr unter Kontrolle des Regimes standen, begannen erste Soldaten überzulaufen, zu desertieren, was wofür man seine Hochachtung ausdrücken sollte, wenn Leute irgendwann sagen, wir haben keine Lust mehr, in unsere eigene Bevölkerung reinzuschießen. Aus diesen Überläufern der syrischen Armee bildete sich dann Sommer, Herbst die sogenannte Free Syrian Army, die anfangs eben aus hauptsächlich oder zu 80-90% aus Deserteuren der regularen Armee bestand und deren die am Anfang ihren Job weniger in einem bewaffneten Kampf gegen die Truppen des Regimes verstanden, als Schutztruppe der Demonstranten aufgetreten sind. Syrien hat nun, oder das syrische Regime hat aus historischen Gründen, anders als etwa die Regierungen oder die damaligen Regierungen in Tunesien und Ägypten, ein traditionell sehr, sehr enges Verhältnis zu Russland, das noch aus der Zeit der Sowjetunion stammt und sich über die Auflösung der Sowjetunion hinaus erhalten hat und ist im Nahen Osten der engste Verbündete der Russen und stellt den Russen in Tartus den einzigen Kriegshafen zur Verfügung, den das russische Imperium noch außerhalb russischen Hoheitsgebiets, die Krim ist da eine kleine Ausnahme, da reden wir heute nicht drüber, zur Verfügung. Sehr früh haben die Russen den Syrern klargemacht, dass sie dieses Vorgehen zum Erhalt des Regimes voll unterstützen und bereit sind, einerseits militärisch zu helfen, und auf der anderen Seite auf der internationalen diplomatischen Bühne einen Schutzschirm vor Syrien aufzuspannen, was heißt im UN-Sicherheitsrat etwa bei jeder Syrien-Resolution ein Veto einzulegen und die internationale Diplomatie so gut wie möglich zu blockieren. Auf der anderen Seite hat Syrien traditionell ein sehr, sehr enges Verhältnis zu dem Iran, das aus der Zeit von Assads Vater noch stammt. Während des ersten iranisch-irakischen Krieges war Syrien, obwohl es ein arabisches Land ist, sogar mit dem Iran alliiert gegen den Irak und spielt für die iranische Nahostpolitik eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle, wenn man es geopolitisch betrachtet. Der Iran hat ja etwa keine eigene Grenze zu Israel, und die Zerstörung Israels und die Bekämpfung der zio-imperialistischen Gefahr ist nun einmal eine der ganz großen Ziele des Iran. Also braucht der Iran einen Alliierten, um einerseits die Hisbollah im Libanon unterstützen zu können, auf dem Landweg. Das funktioniert durch Syrien. Und andererseits innerhalb des Nahen Ostens eben ein arabisches Land an seiner Seite zu haben, über das er wichtige politische, militärische, strategische sozusagen Einflussnahme tätigen kann. Und auch der Iran hat Syrien sehr, sehr früh signalisiert, dass es seine volle Unterstützung bei der Bekämpfung der Opposition und der Kontrolle oder der langsamen, aber sicheren Militarisierung dieses Konfliktes hat. Dass das syrische Regime so lange diesen militärischen Konflikt durchhalten konnte und bis heute durchhält, liegt ganz maßgeblich daran, dass es sich dieser zwei Alliierten erfreuen kann, die fest an seiner Seite stehen und keinen Millimeter von ihm abrücken. Und damit wurde der syrische Konflikt schon sehr früh auch ein geopolitischer Konflikt. Das ist einer der ganz großen Unterschiede zwischen der Entwicklung des sogenannten arabischen Frühlings in Nordafrika und im Nahen Osten. Man stellt ja fest, in Nordafrika hat 2011 diese Welle von Protesten dazu geführt, dass zumindest drei Regierungen gestürzt worden sind, zwei aus eigener Kraft der Bevölkerung, in Tunesien und Ägypten, in Libyen mit Hilfe eines Einsatzes der NATO und die Forderung nach Veränderung und Reformen in einem vierten Land in Marokko immerhin dazu geführt hat, dass es doch einige sehr weitgehende verfassungsrechtliche Änderungen gegeben hat. Blickt man auf den Nahen Osten, also das Gebiet östlich des Suezkanals, stellt man fest, dass es zwar überall ganz ähnliche Proteste mit ganz ähnlichen Forderungen gegeben hat, dass aber in keinem der Länder das zu irgendetwas anderem als zu großen Blutbädern geführt hat. Sei das auf der einen Seite in Bahrain, sei das in Syrien, sei das im Irak, wo es ja auch in dieser Zeit Massendemonstrationen in Bagdad, in Basra und so weiter gegeben hat, oder in Saudi-Arabien. Einer der Gründe, warum sich der sogenannte arabische Frühling so unterschiedlich entwickelt hat in Nordafrika und im Nahen Osten, und das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, ist, dass es in Nordafrika keine großen regionalen Akteure gibt, die sozusagen versuchen, hegemoniale Politik zu betreiben. Das heißt, Gaddafi war nicht eng mit irgendeinem starken Land alliiert, ebenso wie Mubarak und Ben Ali auch nicht. Wenn, hatten sie Unterstützung aus dem Westen, sind aber relativ früh fallen gelassen worden. Im Nahen Osten nun sieht es völlig anders aus. Jede Art von Auseinandersetzung oder Konflikt im Nahen Osten gerät ganz schnell zu einem regionalen Konflikt, weil die Akteure jeweilige sozusagen Schutzmächte haben, die ganz unterschiedliche Interessen verfolgen. Den einen hatte ich eben erwähnt. Der eine ganz, ganz zentral wichtige Akteur ist der Iran mit seinen regionalen Verbündeten, in diesem Fall vor allen Dingen Syrien, der Hisbollah, früher noch der Hamas, gegen die auf der anderen Seite Saudi-Arabien als zweiter ganz großer wichtiger Akteur steht. Und der Split, der konfessionelle Split, der sich durch den Nahen Osten zieht, in dem ihr oder sie nun alle so viel gelesen haben, nämlich der zwischen Sunniten und Schiiten, ist auch eine regionale Konfrontationslinie zwischen den zwei großen, selbsterklärten Schutzmächten der jeweiligen Gruppen, nämlich des Iran für die Schia und des klerikal-autokratischen Saudi-Arabiens für die Sunna. An Saudi-Arabien angegliedert sind dann die anderen Golfstaaten, vor allen Dingen die Emirate und Kuwait, mit Abstrichen nach Oman. Syrien nun ist ein Land, das schon immer sozusagen im Zentrum nicht nur lokaler oder nationaler Spannungen, Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition und verschiedenen Interessengruppen steht, sondern ein Land, in dem diese ganzen regionalen Konflikte sich in einer gewissen Hinsicht die ganze Zeit schon als Spannungsfeld ausgedrückt haben, wie vorher auch im Libanon oder im Irak. In dem Augenblick, wo Syrien sich derartig eng, man wusste, es ist alliiert mit dem Iran, aber wirklich derartig eng mit dem Iran, an den Iran angelehnt hat, an Russland und sehr schnell auch Kämpfer, etwa der Hisbollah, sich auf die Seite des syrischen Regimes sozusagen in diesen sich entwickelnden Bürgerkrieg engagiert haben, begann die andere Seite, nämlich Saudi-Arabien, zu versuchen, nun auf dem syrischen Schlachtfeld den Einfluss des Iran einzudämmen und möglichst das syrische Regime zu stürzen. Saudi-Arabien hat eine wahnsinnige Angst vor einer Ausdehnung des iranischen Einflusses. Saudi-Arabien hat eine wahnsinnige Angst vor der iranischen Atombombe. Und auf der anderen Seite hat natürlich Saudi-Arabien eine wahnsinnige Angst vor der Dynamik, die in diesem sogenannten arabischen Frühling, in dem Menschen auf die Straße gegangen sind, nach mehr Freiheit, nach Demokratie, nach legitimer Regierung, nach Wahlen etc. gefordert haben, dass diese Welle auch in die Golfstaaten überspringt. Und 2011 hat es selbst dort einen Haufen von Demonstrationen gegeben, oder so viele Demonstrationen, wie es zumindest in den letzten 20 Jahren nicht gegeben hat. Die Linie die Politik von Saudi-Arabien ist also aus eigenem Interesse erstmal eine doppelte gewesen, nämlich eine Bekämpfung und Eindämmung des Iran und möglichst alles zu tun, dass eine sozusagen diese Welle, die simple Grundforderungen nach mehr Freiheit, nach mehr Demokratie und so weiter gefordert hat, sich nicht weiter ausbreitet, sondern eingedämmt wird. An dem Punkt haben sämtliche Regimes der Region de facto das gleiche Interesse, weil diese Welle von diese Forderungen, die aus dem arabischen Frühling oder dem sogenannten arabischen Frühling gekommen sind, natürlich jeden Herrscher und jede Autokratie und jede Diktatur in der Region bedroht. Man hat das gesehen, ob das 2009 im Iran gewesen ist, 2004 etwa in den syrisch-kurdischen Gebieten, wo es zu Aufständen gekommen ist, 2004 auch im Libanon. Das heißt also, möglichst den Versuch, dass diese Forderungen klein gehalten werden. Saudi-Arabien mit Ausmaßen, ich komme da nachher nochmal drauf, Katar und die Türkei, hatten also ein Interesse, dass es zwar eine starke Opposition gegen das Assad-Regime gibt, dass diese starke Opposition gegen das Assad-Regime aber möglichst nicht basiert auf den Forderungen, die 2011 in der gesamten Region sozusagen virulent geworden sind. Also versuchte man sehr früh, zwar Gelder auch in eine sich bewaffnende Opposition zu stecken, eine Gegenkraft gegen das Regime aufzubauen, aber eben eine, die nicht das Ziel eines in irgendeiner Weise pluralen demokratischen Syriens hat, sondern einer erklärt islamischen oder islamistischen Agenda. Das heißt, aus dem Westen, aus Europa und den USA gab es sehr halbherzige und sehr, sehr wenig Unterstützung von Anfang an für die syrische Opposition, auch in der Zeit, als sich diese zunehmend bewaffnete und eben aus den vergleichsweise friedlichen Demonstrationen gegen das Assad-Regime sich sukzessive ein Bürgerkrieg ist ein bisschen falscher Begriff, weil es kämpfen ja nicht zwei verschiedene Seiten wie im Libanon, sondern auf der einen Seite ist der Staat und auf der anderen Seite eine Opposition, man bezeichnet es als Bürgerkrieg, als sukzessive, immer größere Teile des Landes sozusagen in Kämpfe gerieten, Teile militärisch befreit wurden, dem Regime entglitten, Städte zweigeteilt wurden, wie etwa Aleppo, das zu 50% vom Regime und zu 50% von Opposition kontrolliert wurde und es immer wichtiger wurde, dass eben man bewaffnet gewesen ist und bewaffnet gegen das Regime kämpfen konnte. Nun führt die Dynamik dazu, dass die Beschaffung von Waffen und Geld, Nahrung, Kleidung für Kämpfer eine immer größere Rolle spielt und sich als maßgebliche Geldgeber eben die Golfstaaten dort zur Verfügung stellten und diese Golfstaaten aber eine Präferenz hatten, nämlich die Präferenz, Leute zu unterstützen, die in irgendeiner Weise eine relativ starke islamische oder islamistische Agenda hatten. Das war eine Entwicklung von 2011 bis 2012. in einer Zeit, bevor überhaupt sozusagen Al-Qaida als Akteur in Syrien namhaft aufgetreten ist. Was, und das ist eine der ganz größten Tragödien des syrischen Konfliktes, was nun geschah, nämlich eine starke Unterstützung von Organisationen mit einer sunnitisch-islamischen Agenda, diente in ganz großem Maße dem Interesse des Regimes. Denn vom ersten Tag an hat das Assad-Regime die Opposition denunziert als Terroristen, als Extremisten, am besten als Anhänger von Al-Qaida. Und bis heute ist sozusagen der offizielle Narrativ des syrischen Regimes, dass man einen Verteidigungskampf gegen einen Haufen radikaler Terroristen führt, nicht nur ganz wichtig in der Organisation innen, sondern eben auch ganz wichtig in der Außendarstellung, wo es ja immer heißt, letztlich ist Assad ein Garant dafür, dass nicht radikal-islamistische Gruppen sozusagen die Macht in Syrien übernehmen, obwohl ein Großteil der ganzen Akteure in der syrischen Opposition, die vor allen Dingen in den Zeiten, als es Freiräume gab, einen Haufen von selbstorganisierten Komitees, Gruppen und so weiter gegründet haben, eine ganz klare Agenda hatten, die damals alles andere als die Forderung nach einem islamischen Staat gewesen ist, sondern die Forderung aus der syrischen Opposition heraus und die Papiere waren, man will einen demokratischen, pluralen Staat, der sich spezifisch auf eben Begriffe wie Staatsbürgerschaft, Citizenship, Gleichheit, Partizipation etc. bezieht. Da nun aber eben Syrien genau in den Schnittlinien der ganzen Auseinandersetzung des Nahen Ostens liegt und, jetzt muss ich auf dieses elende konfessionelle Thema kommen, die syrische Bevölkerung, wenn man sie in ethnokonfessionellen Zusammenhängen beschreiben will, in etwa aus 60-65% sunnitischen Arabern besteht, aus etwa, es ist schwer die Statistik, aus etwa 10-12% Kurden im Nordosten Syriens, die und jeweils aus 10-15% Christen unterschiedlicher Konfessionen und 10-15% Alawiten. Die Alawiten sind eine Abspaltung der sozusagen von der Hauptrichtung des schiitischen Islam, die sehr lange von weder Sunniten als Schiiten wirklich als richtige Muslime wahrgenommen worden sind und vor allen Dingen dann unter Hafez al-Assad, dem Vater von Assad, der sich damals an die Macht geputscht hatte, in seinem Versuch, sich an den Iran anzulehnen, sehr stark sozusagen als Teil der schiitischen Minderheiten innerhalb der arabischen Länder aufgepusht worden sind und heute auf der einen Seite von Iranern oder auch irakischen Schiiten als bedrohte Brüder wahrgenommen werden, weil aus diesen Alawiten sich ein Großteil des Regierungs-, Geheimdienst- und oberen Militärapparats des Regimes rekrutiert und also man die syrische Gesellschaft auch bezeichnen könnte als eine Gesellschaft, in der sehr, sehr überproportional Mitglieder einer Minderheit über einerseits die Bevölkerungsmehrheit der sunnitischen Araber und herrscht und sich auf die Unterstützung von großen Teilen einer anderen Minderheit der Christen stützt. Ein ganz ähnliches Phänomen, wie man das im Iran hatte, sozusagen im Irak hatte spiegelverkehrt, wo eine Minderheit, die sich aus den sunnitischen Arabern des Zentralirak rekrutiert hat, zu denen Saddam Hussein gehörte, über die Bevölkerungsmehrheit in einer ganz brutalen Diktatur geherrscht hat. Die Bevölkerungsmehrheit, die sich im Irak aus Schiiten und Kurden zusammensetzt. Diese Art von Konstruktionen ist natürlich in dem Augenblick, wo ein Konflikt sich radikalisiert, wahnsinnige Explosionskraft, weil sie dazu führt, dass sich diese Minderheiten, Mehrheiten, Selbstkonfessionalisierung und Selbstethnisierung sehr stark in den Vordergrund tritt, obwohl keineswegs alle Alawiten hinter Assad stehen, alle Christen Assad unterstützen oder alle Sunniten die Opposition unterstützen. Aber es gibt sehr viele Kräfte, die genau an dieser Konfessionalisierung dieses Konflikts ein großes Interesse haben. Für radikale Sunniten wie etwa Al-Qaida oder andere dschihadistischen Islamisten sind generell die Schiiten als Abspaltung vom sozusagen sunnitischen Mehrheitsislam Verräter, wie fast alle Verräter sind, aber man hat einen ganz ausgeprägten Hass und eine ganz ausgeprägte Abneigung gegen die Schia, die sich nicht nur in dem Konflikt gegenüber dem Iran ausdrückt, sondern eben auch innerhalb der arabischen Gesellschaften, in denen Schiiten leben. Und die Mobilisierung sozusagen gegen die unrechtmäßige Herrschaft der Alawiten in Syrien und die Forderung nun, einen rechtschaffenen sunnitisch-arabisch-islamistischen Staat in dem Land aufzubauen, in dem früher auch das Kalifat saß, nämlich in Damaskus, war ein ganz starkes Element, das ab letztem Jahr sozusagen zu einer weltweiten Mobilisierung des Dschihadismus nach Syrien geführt hat. Und ab Beginn des Jahres 2013 begannen nun internationale Dschihadisten aus aller Herren Länder, wie sie früher nach Afghanistan oder in den Irak geströmt sind, nach Syrien zu strömen und dort um dort ihre Agenda umzusetzen. Und das sind die unterschiedlichen sozusagen Abspaltungen von Al-Qaida, etwa der Islamische Staat im Irak und der Levante oder die An-Nusra-Front. Angeführt oder ganz besonders überrepräsentiert innerhalb dieser dschihadistischen Gruppen sind vor allen Dingen Tschetschenen, die natürlich dort nun einen doppelten Dschihad führen, einerseits den gegen das alawitische Regime von Assad und natürlich wissen, dass indem sie Assad schaden, sie auch gegen die Russen kämpfen. Also sehr viele von den Brigadeführern der Dschihadisten stammen aus entweder Tschetschenien oder anderen sowjetischen Republiken. So kommt eine doppelte sozusagen und sich zum Teil auch widersprechende Islamisierung in den Konflikt in Syrien, dass einerseits aus den Golfstaaten Geld spezifisch an kämpfende Einheiten fließt, die in irgendeiner Weise eine islamische Agenda haben und auf der anderen Seite Al-Qaida oder Al-Qaida-nahe Dschihadisten nach Syrien strömen und da sie einfach anders als andere Einheiten über wesentlich mehr Geld, eine wesentlich bessere Versorgung mit Waffen etc. verfügen, zunehmend die Szenerie in Syrien bestimmen und eben zunehmend die Szenerie auch bestimmen, dass in Gebieten, in denen das Regime keine Kontrolle mehr ausübt, sie das tun, was sie am liebsten tun, nämlich versuchen, die Macht zu übernehmen und in kleinen Orten ihre widerwärtige Scharia-Herrschaft zu errichten, die mit Zwangsverschleierung von Frauen, Verbot von Musik, Tanz, Begämmen, Rauchen in der Öffentlichkeit etc. einhergeht, wie sie das ganz ähnlich zuvor in Mali, im Irak, in Afghanistan und wo immer Somalia versucht haben. Nichts nun spielt dem syrischen Regime so in die Hände wie das Auftauchen von Al-Qaida-Einheiten in Syrien, die dort erst durch den Krieg aufgetaucht sind, weil jetzt sozusagen das syrische Regime ununterbrochen einen empirischen Beweis für sein Narrativ hat, dass es sich ja eigentlich im Kampf gegen die Al-Qaida, gegen den Dschihadismus befindet, ja eigentlich de facto ein Alliierter auch der USA und Russlands und des Westens ist, weil man ja dieselben Feinde hat. Das ist sozusagen die ganze Zeit, auch in den Genf II-Verhandlungen, der offizielle Narrativ des syrischen Regimes, der von sehr, sehr vielen Leuten genau so eins zu eins gekauft wird. Das syrische Regime steht für einen säkularen Staat all seiner Bürger und wird bedroht von diesen islamistischen Kämpfern. Da es der Nahe Osten ist, sattelt man ideologisch noch drauf, dass jetzt sozusagen die Islamisten von Saudi-Arabien, Israel und den USA unterstützt werden, um den syrischen Staat zu stürzen, der ja gemeinsam mit dem Iran sozusagen die Achse des Widerstandes bildet und die letzten aufrechten Kämpfer gegen Israel und die USA sind. Das ist natürlich der totale Wahnsinn. es ist nicht nur der totale Wahnsinn, weil es nicht stimmt, sondern weil dieselben Leute, die einem heute sozusagen die große die Solidarität mit dem Assad-Regime predigen, in selbige Person vor 6 bis 7 Jahren den sogenannten irakischen Widerstand gegen die amerikanische Besatzung in den USA hochgehalten haben, als brave, aufrechte Kämpfer gegen den Imperialismus etc. pp. Nur sind dieselben Leute, die sozusagen die guten Kämpfer gegen die bösen Amerikaner und mit ihm kollaborierenden Irakis vor 7 Jahren waren, sind dieselben Al-Qaida-Kämpfer, die heute gegen Assad kämpfen. Und dass damals Al-Qaida so leicht in den Irak hineinkam, lag maßgeblich an der Unterstützung durch das syrische Regime. Das heißt, zu Zeiten der amerikanischen Präsenz im Irak ging die Rattenlinie der dschihadistischen Kämpfer, die in den Irak geströmt sind, über Damaskus. Zu Recht kann man sich nun fragen, nicht nur fragen, wieso heute dieselben Leute, die damals große, aufrechte, antiimperialistische Kämpfer waren, zu Marionetten und Agenten des bösen Westens geworden sind, obwohl es dieselben Organisationen sind, mit zum Teil demselben Personal, sondern man kann sich ja fragen, ob nicht, ohne verschwörungstheoretisch zu werden, inwiefern sozusagen ist nicht im maßgeblichen Interesse des syrischen Regimes liegt, dass eine möglichst starke Präsenz dieser Dschihadisten in Syrien, eine maßgebliche Präsenz von Dschihadisten in Syrien stattfindet, weil sie eben ohne die Dschihadisten ihren gesamten Narrativ, warum sie diesen barbarischen Krieg führen, nicht mehr aufrechterhalten können. Durch die in den letzten 1,5 Jahren hat diese Konstellation zunehmend und unangenehmerweise durchaus dazu geführt, dass große Teile der syrischen, vor allen Dingen der kämpfenden syrischen Opposition, sich zumindest umbenannt haben und islamischen Namen gegeben haben, aber auch eine beobachtbar stärkere Islamisierung innerhalb der Opposition stattgefunden hat, unter anderem deshalb, weil die nicht islamistische oder nicht religiöse Opposition de facto so gut wie überhaupt keine Unterstützung erhalten hat. Sodass man in einem fatalen sozusagen Teufelskreis sitzt, dass der Hinweis auf die angeblich so dominante islamische Opposition gegen dieses Regime ununterbrochen dazu führt, dass dieser Krieg weitergeführt wird und man das Regime als das kleinere Übel wahrnimmt, obwohl diese Islamisierung und auch das Hineinströmen von Dschihadisten ins Land eine direkte Folge dieses Bürgerkriegs ist. Es war die große Hoffnung des Regimes, nun also sozusagen sich als die einzige Bastion gegen diesen Dschihadismus inszenieren zu können. Das hat relativ lange funktioniert, bis es innerhalb der bewaffneten syrischen Opposition zu Kämpfen zwischen Al-Qaida-nahen Brigaden und Milizen und anderen kämpfenden Einheiten gekommen ist. Und seit ungefähr, also seit Herbst, Winter letzten Jahres hat sich damit, ich gliedere bis jetzt die ganzen Kurden aus, weil es wirklich etwas kompliziert ist, dass man parallel über 5 verschiedene Kriege und Konflikte redet. Jedenfalls seit ungefähr Oktober, November letzten Jahres ist es zu heftigen militärischen Auseinandersetzungen zwischen Al-Qaida-nahen dschihadistischen Organisationen und anderen Teilen der Opposition gekommen, wo in vielen Orten die von entweder ISIS oder der Al-Nusra-Front kontrolliert worden sind, sind die Islamisten vertrieben worden. Und was die Mehrheit der syrischen Bevölkerung, die zu allem Leid nun auch noch diese Typen an der Backe hat, von der Herrschaft dieser Dschihadisten gehalten hat. Das konnte man sehr eindrücklich vor 11 Tagen sehen, als in Nordsyrien die ISIS aus dem Ort Azaz vertrieben worden ist und die Menschen auf der Straße tanzten und Bonbons verteilten aus Freude, dass nun also diese Typen weg sind. Nun wird es, möchte ich noch, weil einfach es ist unglücklicherweise im Syrien-Konflikt längst nicht mehr darum geht, was sozusagen Syrer wollen, sondern dieser Konflikt überwölbt ist von einem regionalen, kaltheißen Krieg zwischen den unterschiedlichen Regionalmächten und letztendlich zwischen einem, ist es ein globaler Stellvertreterkrieg dadurch geworden, dass eben Russland als so eng mit dem syrischen Regime verbandelt ist. Für Saudi-Arabien, das momentan eine panische Angst hat, eine panische Angst, ich sagte das vor drei Sachen. Vor dem Iran, vor einer Demokratisierungsbewegung, zum dritten aber von den Muslimbrüdern, die sozusagen die islamische Herrschaft des wahhabitischen Königshaus mit ihrer ideologisch-propagandistischen Synthese aus Islam und Demokratie sozusagen bedrohen und in Frage stellen können. Die Saudis haben traditionellerweise in den letzten 20, 30 Jahren weltweit hauptsächlich Dschihadisten unterstützt und irgendwann aber festgestellt, dass A, die Unterstützung von Dschihadisten dazu führt, dass die irgendwann zurückkommen und in Saudi-Arabien aktiv werden und B, Dschihadisten immer wahnsinnig gut sind im Zerstören und im Destruktivsein, aber wenn es darum geht, irgendeine neue Ordnung aufzubauen, schlicht und ergreifend, das über Somalia oder Nordmali nicht hinausgeht, weil es auf ihrer Agenda nicht ist. Die offizielle saudische Politik hat also in Syrien, ähnlich auch in Ägypten, wo sie ja das Militär gegen die Muslimbrüder unterstützt, irgendwann begriffen, dass das Unterstützen irgendwelcher dschihadistischen Kleinbanden zu nichts wirklich führt. Und nun versucht bei eine islamistische oder eine islamische Opposition, islamische bewaffnete Opposition aufzubauen, die zugleich gegen Al-Qaida kämpft, womit sie relativ erfolgreich geworden sind und was eine neue Dimension sozusagen in diesen eh schon sehr komplizierten Konflikt bringt. Heute stellt sich Syrien eben als die eingangs geschilderte Katastrophe und Tragödie dar, in der eine Unzahl unterschiedlichster Akteure mehr oder weniger lokal oder regional aktiv sind und ein Ende dieses Konfliktes de facto nicht in Sicht ist, mit internationaler Diplomatie allerspätestens mit den Verhandlungen in Genf II gescheitert ist und eigentlich den Syrern nur weiteres Leid, weiteres Elend, eine weitere Radikalisierung bevorsteht und natürlich all diejenigen, die voller Motivation 2011 begonnen haben, sozusagen an so etwas wie einem neuen Syrien zu arbeiten, diejenigen sind, die sowohl von den Islamisten wie von dem Regime verfolgt werden, unterdrückt werden, eingeknastet werden, umgebracht werden oder in die Flucht gejagt werden. Das ist für diese Leute und für die Perspektiven, die sich 2011 und letztlich auch noch 2012 in Syrien geboten haben, keine Unterstützung gab, da ist das sozusagen ganz, ganz große Totalversagen auch Europas, der USA oder des Westens insgesamt, weil Syrien eben ein so zentral wichtiges Land ist, dass dieser Konflikt inzwischen wie ein schwarzes Loch die ganzen Nachbarländer sozusagen in unterschiedlichster Art und Weise mit involviert, ob den Libanon, ob den Irak, ob die Türkei, ob Jordanien und auch dort kein Ende in Sicht ist. Wenn passieren sollte, was das Worst-Case-Szenario ist, nämlich dass radikalisierte Kräfte, unterstützt von regionalen Akteuren, weiter auf eine Konfessionalisierung und Radikalisierung dieses Konfliktes sozusagen setzen, könnte sich in relativ schneller Zeit nicht nur das Staatengebilde im Nahen Osten, wie wir es kennen, de facto auflösen, sondern in ein konfessionalisiertes Bürgerkriegshalbmond, der vom Mittelmeer bis an die iranische Grenze reicht, transformieren, mit sämtlichen katastrophalen Folgen, nicht nur für die Menschen vor Ort, sondern die eben aus einer völligen Destabilisierung einer doch zentral wichtigen Weltregion folgen. Schon heute ist es so, dass diese eingangs erwähnten 6,5 Millionen syrischen Flüchtlinge im Zweifelsfall für die nächsten 10 Jahre in irgendwelchen Lagern leben werden und eine neue Welle von Staatenlosigkeit in die Region bringen. Inzwischen gibt es mehr syrische Flüchtlinge als sogenannte palästinensische Flüchtlinge, die ja über UNRWA-Status ihr Leben lang Flüchtlinge bleiben. Und der Ort, das weiß man aus der Erfahrung des 20. Jahrhunderts, in den letzten 25 Jahren, an dem Radikalisierung in ganz großem Ausmaß stattfindet, sind Flüchtlingslager, in denen junge Männer ohne Perspektive sitzen. Das also sozusagen als ein kleiner Versuch, Ihnen oder euch die äußerst komplexe Situation in Syrien in einem Parcours darzustellen. In den letzten paar Minuten, die mir noch bleiben, würde ich gerne einerseits die Frage aufwerfen, was tun? Und andererseits noch ein paar vielleicht gar nicht so unoptimistische Worte zu den Veränderungen im Nahen Osten sagen. Was tun? Die Haltung gegenüber Syrien, dass es da ja alles nur Barbaren gäbe und oder man das Regime gegen die Dschihadisten unterstützen müsste oder es überhaupt niemanden gäbe, der Solidarität oder Ähnlichem verdiente, ist eine, der ich nicht zustimmen kann und mag. Auch heute unter den allerschwierigsten Bedingungen gibt es einerseits in Syrien noch immer eine Fülle von Menschen, die versuchen, die humanitäre Katastrophe, in die dieses Land gefallen ist, das zu helfen, medizinisch zu helfen, in Gebieten, die befreit sind von der Assad, vom Assad-Regime, unterschiedlichste Projekte etc. zu unterstützen. Es gibt in Syrien, ich bin kein großer Freund der PYD, also des PKK-Ablegers, die in den kurdischen Gebieten im Norden die Kontrolle übernommen hat, aber in diesen Gebieten zumindest gibt es momentan keinen Bürgerkrieg. Es gilt bis heute und immer wieder Akteure zu identifizieren, die man unterstützen kann, die man unterstützen sollte. Ich finde es sogar äußerst erstaunlich, dass ich bis heute noch sehr, sehr, sehr, sehr viele Syrer, die ich kenne, ob ich im Irak oder ob man hier in Kontakt ist oder in der Türkei, immer noch einen gewissen Optimismus, eine gewisse optimistische Sicht auf die Zukunft ihres Landes haben, weil sie eben wissen oder hoffen, dass zumindest sozusagen den Status quo ante dieser Diktatur man nie wieder zurückkehrt. Und es wäre die große Frage eben in einem postamerikanischen Zeit, in der wir inzwischen leben, denn zumindest unter Obama und vermutlich auch in Zukunft wollen und werden die Amerikaner nicht mehr die Hegemonialpolitik betreiben, die sie bis 2008 ja noch betrieben haben, dass man sich in Europa orientiert, was das eigentlich sozusagen bedeutet, wenn man nicht mehr nur noch reagiert und sich positioniert gegenüber amerikanischer Außenpolitik. Und das hat man egal ob in der Linken oder nicht, in den 30 Jahren, in den letzten 30 Jahren maßgeblich getan, sondern anfangen muss, Positionen zu entwickeln, die nicht mehr von dieser USA, wie man sie gekannt hat, ausgehen. Und betrachtet man sich sozusagen die europäische Syrienpolitik oder die deutsche Syrienpolitik, dann ahnt man in etwa, was die Zukunft einem bringt. Und es wäre eine der ganz wichtigen Fragen über Militärinterventionen, Unterstützung bewaffneter Opposition etc. eben vor diesem Hintergrund nachzudenken und zu diskutieren. Im letzten Sommer, im August, als das syrische Regime Giftgas einsetzte, sah es ja so aus, dass es zumindest einer kleineren Militärintervention kommen würde. Leute, die vorher immer sehr dagegen gewesen sind, auch in Syrien, hatten die erwartet und erhofft. Sie hat nicht stattgefunden. Die Konsequenzen aus der diplomatischen Lösung waren eine Stärkung, auch diplomatische Stärkung des Assad-Regimes. Wenn das jene Vorstellung von Multilateralismus oder diplomatischen Lösungen etc. sind, die immer als die Stärke europäischer Außenpolitik dargestellt worden sind, dann finden diese auf Leichenbergen statt. Die zweite wichtige Frage, aber vielleicht können wir das nachher auch in der Diskussion nochmal ansprechen, ist, dass Syrien nicht das Ende dessen ist, was man den arabischen Frühling nennt, sondern einfach dort die Kräfte, die Forderungen, die richtigen Forderungen, die damals sozusagen gestellt wurden, unterdrücken und zerstören, stärker sind als anderswo. Was aber zumindest klar ist, der alte Nahe Osten, wie man ihn gekannt, gehasst oder geliebt hat, der ist Vergangenheit. Die Narrative, die den Nahen Osten, egal ob man die Narrative, die den Nahen Osten früher zusammengehalten haben und auch die Projektionen, die es aus Europa auf den Nahen Osten gegeben hat, sind in den letzten 3 Jahren weitestgehend dysfunktional geworden. Wenn heute die syrische Armee mit verbündeten palästinensischen und anderen Milizen Hungerblockaden gegen Stadtviertel aufrechterhält, gegen sehr, sehr viele Menschen, aber auch gegen ein sogenanntes Palästinenserlager in Damaskus, das Jarmuk-Camp, das eigentlich kein Lager ist, sondern ein Stadtviertel von Damaskus, wo Menschen leben, die sich eben weit mehr als Syrer inzwischen, als syrische Palästinenser empfinden, und sich in Teilen der syrischen Opposition und der Protestbewegung angeschlossen haben, obwohl sie offiziell Palästinenser sind, und dann systematisch von der syrischen Armee ausgehungert werden und um die Welt Bilder gehen von verhungerten palästinensischen Kindern und es keinen Aufschrei gibt, der sogenannten Palästina-Solidarität, wie es natürlich sofort ihn geben würde, würde in Israel, im Gazastreifen, ist eine Hungerblockade gegen irgendeinen Ort geben. Und auf der anderen Seite, und ich zitiere jetzt einen syrischen Bekannten von mir, auf der anderen Seite in Israel syrische Kämpfer versorgt und Verletzte versorgt werden, wird es sehr schwierig zu verstehen, warum nun denn Assad der ganz große Kämpfer und Befreier der Palästinenser ist. Dass die Hisbollah, die nun sich jahrelang als die ganz große Organisation an der Front für den Kampf für die Befreiung Palästinas an so einer Politik beteiligt, aus Eigeninteresse, führt dazu, dass natürlich alles, was die Ideologie sowohl der panarabischen Bewegung wie auch der unterschiedlichen islamischen Bewegung, nämlich es geht um die Befreiung der Palästinenser, um die Zurückdrängung des Zionismus, um die Zerstörung Israels, um den Kampf gegen die Exkolonialmächte und so weiter, nicht mehr wirklich funktioniert. Und dass das alles nicht mehr wirklich funktioniert, ist eine der Dinge, die wirklich Hoffnung machen. Weil das auch auf der ideologischen Ebene eine der Ausdrücke ist, dass dieser elende Nahosten, der in den letzten 20 Jahren in allen Aspekten stagnierte, eine wahnsinnig frustrierte Bevölkerung produzierte, die unfreisten Regimes etc. hervorgebracht hat, eben in einem Transformationsprozess. Und dieser Transformationsprozess findet momentan, ob sichtbar oder unsichtbar, letztlich auf allen unterschiedlichen Ebenen statt. Sei das die Frage von dem Verhältnis zwischen Geschlechtern, sei das die Frage der Rechte der Frauen, sei das die Frage, welche Rolle Islam in der Verfassungsgebung spielt, sei das das Verhältnis von Religion und Staat, sei das die Frage, was eigentlich Staatsbürgerschaft bedeutet, sei das die Frage zukünftigen Ökonomie, und so weiter und so fort. Diese ganzen Diskussionen finden trotz und obwohl des elenden Konflikts in Syrien statt. Und man sollte nicht vergessen, dass sie eigentlich sozusagen eine der ganz wichtigen Grundlagen dieses Konfliktes oder des Aufstandes in Syrien gewesen sind, der sich eben jetzt in so einen blutigen Bürgerkrieg verwandelt hat. Soweit erstmal. Ich danke ganz herzlich für die Geduld. Es tut mir leid, wenn ich bei einigen etwas ein Parcours-Ritt getätigt habe. Ich habe 90% dessen, was wichtig ist, vergessen oder beziehungsweise nicht vergessen, sondern nicht erwähnt, weil wir beschäftigen uns hier mit dem Nahen Osten und der Nahe Osten ist leider eine unschöne Weltregion und vor allen Dingen eine Weltregion, in der sehr, sehr viele sehr unsympathische Akteure herumlaufen, die man aber hin und wieder mal erwähnen muss. Ganz herzlichen Dank erstmal. Thank you.